dich im Erscheinen. Auf deiner Haut liegt Sonne und der See hat zwischen deinen braunen Armen Wellen und rings um deinen nackten Fuß ist Klee. Ich möchte gern so noch etwas bleiben.